7D. Образуйте вежливые просьбы, используя повелительные наклонения и соответствующий переходный глагол. Zunächst ein Beispiel. Das Regal steht an der Wand. Fenster. Stellen Sie das Regal bitte an das Fenster. Jetzt sind Sie dran. Das Bild hängt an der Tür. Wand. Hängen Sie das Bild bitte an die Wand. Der Fernseher steht auf dem Boden. Tisch. Stellen Sie den Fernseher bitte auf den Tisch. Der Stuhl steht an der Wand. Hinter dem Schreibtisch. Stellen Sie den Stuhl bitte hinter den Schreibtisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Regal. Legen Sie das Buch bitte auf das Regal.